Papai's a sailor man. This is Station of Star, Star Radio, and Transistor presents Eine Ente. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Der Herbst macht die Blätter grau, mein Herz ist grau. Die Seele der Menschen ist grau. Grau. Grau ist die Farbe. Grau. Grau. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen grau. Sind wir nicht alle ein bisschen grau? Trends. Psycho Trends. We have a break. We have a break. We have a break. We have a break. So let's use it. This is Radio Ninja. The sound of a new generation. The sound of a new generation. Ninja on the radio. Thank you. This is Radio Nature. Radio Nature. Rastafari. This is a song about Rastafari. Rastafari in the morning, and you all know that. Yeah. chill. And relax. Thank you. He-Man. Master of the Universe. He-Man. The Master of the Universe. He-Man. It's He-Man. Master of the Universe. He-Man. He-Man. He-Man. Thank you. See you again. Thank you.